Hi, hallo, heute im dicken Engel hier zum Thema Eubicon 3.0 mit Martina Drachenrose und Thomas, Küppi 2001. Und wir springen am besten gleich mitten ins Thema Eubicon 3.0. Was ist denn das und warum 3.0? Ja, also 3.0, weil es die dritte Veranstaltung ist unter dem Namen Eubicon, und das Ganze ist eine Konferenz, die sich um Europa, Wirtschaft, Finanzen und Sozialpolitik dreht. Europa, Wirtschaft, Finanzen und Sozialpolitik, das ganz große Rad, ne? Und ihr setzt das da in Verbindung miteinander oder erzähl doch mal was über die Veranstaltung. Ist das eine Diskussionsveranstaltung oder eher frontal oder Workshops? Also es ist, es sind Podiumsdiskussionen, zumindest am Samstag geplant. Da werden verschiedene Leute aufschlagen, die irgendwie vom Fach sind. Da wird zum Beispiel ein Herr Folung, vom DGB sein. Bitte? Folung. Ja, vom DGB da sein. Wird. Von Verdi. Naja, von Gewerkschaften. Es wird auch ein Herr Zeise da sein, der Mitbegründer der Financial Times Deutschland war. Okay, das Blatt gibt's nicht mehr, aber ich glaube, er hat trotzdem entsprechenden Ruf in der Fachwelt. Also wir werden da schon einige Leute auffahren und hoffentlich sehr, sehr interessante Diskussionen haben. Und in jedem Slot werden auch entsprechende Piraten sitzen. Okay, ich habe gehört, der Bubernd ist auch da. Der Bubernd wird um 11 Uhr die Begrüßungsrede halten. Sisi. Und danach steigen, oder möchtest du? Nein, mach nur, Thomas. Ja, also nachdem der Bundesbernd seine Rede gehalten hat, werden wir dann direkt in die Themen einsteigen. Und das als erstes haben wir halt die neue Wirtschaftsordnung. Ja, so primärer Gedanke dabei, wie kann eine zukünftige Wirtschaftsordnung aussehen, an der alle Menschen adäquat beteiligt sind und die auch die Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Da ist halt der besagte Uwe Folland von Verdi bei, der war halt früher mal im Vorstand, ist jetzt zweiter Vorsitzender vom Bezirk Düsseldorf. Der kennt sich da auf diesem Gebiet sehr, sehr lange auf, hat für den DGB viel in Sachen, für Verdi viel in Sachen Wirtschaft gemacht, das ist sein Spezialgebiet. Und dann haben wir noch den Peter Wahl von Finance Watch Vita. Der ist da ein sehr bekannter Redakteur und Autor, der dann mit den Diskutanten über dieses Thema diskutieren wird. Wirtschaftsordnung, warum Wirtschaftsordnung? Ja, also wir merken ja, dass nach der Euro-Krise, die ganze Wirtschaft, dieses ganze Konstrukt irgendwie in Europa doch fraglich ist. Ist das so, wie wir unsere Wirtschaft aufgebaut haben, wie die Banken funktionieren, ist das überhaupt noch sinnig? Sollten wir das nicht zeitgemäßer anpassen? Es gibt auf jeden Fall in der Bevölkerung eine unheimlich große Zustimmung für eine neue Wirtschaftspolitik, das haben Umfragen herausgegeben, und auch für eine neue Wirtschaftsordnung. Und deswegen ist das, denke ich mal, eins der Top-Themen, welches wir mit der Eubicon behandeln sollten. Ja? Auf der Suche nach einer neuen Wirtschaftsordnung. Richtig, und hinzu kommt, dass, ich grätsch da jetzt mal rein, dass die derzeitige Bundesregierung versucht, alle wirklich kritischen Themen völlig aus dem Bundestagswahlkampf auszublenden. Also das hat man jetzt auch mittlerweile in einschlägigen Medien gelesen, dass der Wahlkampf blutleer ist, dass er blutarm ist, weil die eigentlichen Krisen, die wir haben, und wir haben ja Probleme mit der Wirtschaft und mit der Wirtschaftsordnung, die werden elegant ausgeblendet. Man möchte darüber nicht reden. Nun, dann reden wir eben darüber. Okay, da gibt es jetzt zwei Nachfragen, die ich hätte. Das erste ist, Verdi, Finance Watch, Piraten. Das hört sich jetzt nicht so an, als würde da das konservative Lager zu Wort kommen. Und das zweite ist, wie schaffen wir es, dass das ein bisschen Wirbel in den Wahlkampf bringt, weil wenn ich bei uns aus dem Ort rausfahre, dann sehe ich irgendwie die Oma, die mit der Enkelin da irgendwo was in der Küche macht und manchmal wird auch ein Pfannkuchen gebacken oder so und das ist das Niveau des Wahlkampfs. Wie will man das rumreißen? Das sind berechtigte Fragen. Also, ich würde gerne auf die letzte Frage erstmal antworten. Also rumreißen ist ganz schwierig, weil wir Piraten haben wenig Mittel. Das heißt, mit dem wenigen, was wir haben, müssen wir aber auch uns wieder wagen, sehr provokant darzustellen. Also wirklich schnurstracks nach vorne gehen und wirklich auch einfach mal provozieren. Ich weiß, das fällt vielen Piraten mittlerweile sehr schwer. Aber ich denke, wir haben da keine andere Chance und vielleicht schaffen wir es ja auf der Euvicon, Fragen zu stellen und zu formulieren, die tatsächlich provokant wirken. Und wer würde die dann hören? Also ich meine, ich kann auch, also mir fallen viele Fragen ein, die sehr provokant sind und manchmal hänge ich auch an sehr provokanten Stellen Grundeinkommensplakate auf oder so. Nur der Haken ist, mir hört keiner zu. Aber auf der Euvicon hört euch vielleicht jemand zu? Habt ihr dort eine Idee, ob da eine Pressewahrnehmung passieren wird? Martina, mach mal. Naja, letztlich ist es so, die Einladungen sind raus, ein paar Rückmeldungen sind auch da, aber am Ende entscheidet, wer da tatsächlich kommt oder wer nicht kommt. Wir hoffen aber, dass der ein oder andere Redakteur halt doch aufschlägt und gerade auch aus den Medien, die festgestellt haben, dass der Wahlkampf gerade sehr blutarm ist und vielleicht dann einfach mal aus Protest gegen diesen blutarmen Wahlkampf das ein oder andere bei uns einfach mal mitnimmt. Ich hoffe, ihr habt die Süddeutsche eingeladen. Ja, die Straffung stirbt ja zuletzt. Also ich wollte nochmal auf eine Frage von dir eingehen, du sagtest, das hörte sich nicht nach dem konservativen Lager an. Ja, da hast du sicherlich recht. Wir haben da viele Leute mit Liberalen und auch Gewerkschaft ist natürlich immer einen leichten Linkshauch mindestens dabei, die da sind. Muss man aber jetzt sagen, ich mache das jetzt mal als Beispiel vom nächsten Slot, dem Jugendarbeitsslot. Da ist es halt so, da habe ich halt auch eingeladen, die Frau Annette Schawan, ja, da habe ich auch den Martin Schulze von der SPD eingeladen. Also die Frau Schawan war früher die Bildungsministerin und kennt er ja, Plagiatsaffäre, bla bla bla. Und die ist ja von der CDU. Und die Leute kommen natürlich nicht auf solchen Veranstaltungen. Die haben uns alle schön, wir haben andere Termine schon, ja, abgesagt. Da kann man jetzt sagen, haben Sie wirklich schon einen anderen Termin? Wir haben Wahlkampf, ja, der startet jetzt, der wird in dieser Zeit da richtig Fahrt aufnehmen. Zweite Sache ist natürlich, das ist natürlich eine Piratenveranstaltung und das ist manchen Referenten, also ich hatte zum Beispiel mit dem Herrn Professor Münch, das ist einer der führenden Verkehrsexperten in Deutschland, den wollte ich auch mit auf dem Podium haben, kann ich halt später mal was zu erzählen, warum. Der hat mir auch gesagt, dass es halt für ihn einen zu starken Piraten-Touch hat, weil egal, ob das jetzt Piraten oder CDU oder sonst was ist, er sich als Verkehrsexperte halt neutral stellen muss. Ne? Das hast du immer dabei. Ne? Daher bekommst du jetzt primär, sagen wir mal, die Gewerkschaften, die NGOs, ja, die dann zusagen, natürlich auch von Zeitungen und Journalisten, ja, aber von anderen Parteien, die werden schon ein bisschen sich da ein bisschen schwieriger tun, wobei es uns auch gelungen ist, jemanden auch von einer anderen Partei zu kriegen. Naja, und dann kommt noch die Problematik hinzu, Urlaub. Also wir haben schon super special Leute angefragt. Die wären auch vielleicht gekommen, also sie waren nicht abgeneigt, da waren auch Leute drunter, die gerade in den Medien gegen einen über den Wahlkampf wettern, aber die sind einfach im Urlaub und naja, das ist dann eben halt ziemlich blöd. Genau. Schade, aber lass uns mal weiter durchs Programm gehen. Du hast was von Jugendarbeitslosigkeit gesagt. Da fällt mir irgendwie eine sehr kleine Zahl ein, die europaweit irgendwie gerade im Umlauf ist. Eine sehr kleine Zahl, du meinst 5,6 Millionen, ja? Jugendliche, die arm. Ja, das sind, wie gesagt, 5,6 Millionen Gründe, dass wir dieses Thema auf der Euvicon behandeln. Jugendarbeitslosigkeit, klassische Sozialpolitik, ist aber stark verknüpft beim Europa mit den Themen Wirtschaft, mit dem Thema Bildung, ja, und mit dem Thema Infrastruktur. Und da wollen wir, in diese Kerbe wollen wir eine recht interessante Podiumsdiskussion machen. Zum Inhalt komme ich gleich mal später. Wer sitzt auf dem Podium? Da haben wir einmal den Herrn Sascha Liebermann von der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung. Er ist im Übrigen auch Professor an der Universität, unter anderem in Witten war er, der sich nicht nur mit dem Thema Grundeinkommen beschäftigt hat, sondern der halt von der sozialen Wortfindungsstörung, ja, also mehr auf einer psychologischen Ebene dieses Ganze beurteilen wird, und der uns auch mal zeigt, was zum Beispiel, wie sind zum Beispiel Zahlen zu bewerten? Wie sieht eigentlich die Situation vor Ort aus? Was passiert im sozialen Sinne mit den Leuten, die so lange an Arbeitslosigkeit haben? Wo sind da die Gefahren? Ich sag mal so Stichwort Radikalisierung oder dass man sich halt aufgibt. Das wird er beleuchten. Dann haben wir den Raul Didier von DGB dabei. Ich sagte anfangs, wir haben auch jemanden von einer anderen Partei dabei. Er ist nicht nur von DGB, er ist auch von der Linkspartei. Er war für Steuern der Referent der Linksparteifraktion im Bundestag und arbeitet jetzt im Sektor Steuerpolitik für den Bundesvorstand des DGB. Der wird als weiterer Podiumsteilnehmer da sein. Er engagiert sich ferner auch bei der Umverteilen-Aktion, die läuft. Und ja, er wird uns natürlich erstmal in Steuerpolitik, in Wirtschaft dort seine Expertisen eingeben, natürlich auch als Sozialpolitiker da seine Erfahrungen reingeben. Ja, und abschließend werden wir die Cornelia Otto von der Piratenpartei, die Spitzenkandidatin aus Berlin, dort haben. Cornelia studiert ja Wirtschaft, und auf der anderen Seite arrangiert sie sich seit Jahren für Themen wie das BGE, wie sozialpolitische Sachen wie Mindestlohn etc. Hat er dafür auch schon Anträge geschrieben für einen Bundesparteitag ähnliche Sachen, und wird uns, denke ich mal, sehr stark vertreten. Es wird eine ganz interessante Diskussion werden, weil normalerweise hat man so dieses klassische aus einer Podiumsdiskussion einen Pro-Block, einen Dagegen-Block und irgendwie vielleicht einen, der noch neutral ist, so in der Mitte drin, ja, neben dem Moderator. Da wird es so sein, dass sie sich bei einigen Themen werden wir krasse Gegensätze haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Sascha Liebermann und der Raoul Didier sich ein bisschen schneiden werden, wenn es zum Beispiel zum Thema Vollbeschäftigung kommen sollte, ja. Auf der anderen Seite, da werden natürlich dann Cornelia und der Sascha Liebermann da ungefähr die gleiche Position haben, während es bei anderen Fragen sicherlich ja andere Fronten geben wird. Das wird ganz interessant zu beobachten sein. Vorbereitet, um das inhaltlich so ein bisschen zu skizzieren, werden wir die Situation, nach Vorstellung so, die Situation der Leute, der Arbeitslosigkeit und der allgemeinen des Arbeitsmarktes in Europa analysieren. Das wird der erste Teil sein. Und der zweite Teil wird sein, indem man überlegt, erstmal, was gibt es für Lösungsansätze, Stichworte, deswegen auch DGB, der hat einen Marshallplan für Europa vorgestellt. Herr Liebermann hat sich auch mit Thema Arbeit beschäftigt im großen Sinne. Der ist auch ein BGE-Befürworter, auch ein sehr bekannter sogar dort. Und der wird halt aus dieser Sichtpunktweise Lösungsansätze bieten. Ja, Cornelia natürlich aus unserer Piratenposition heraus Sichtweise. Dann werden wir das Problem auch nochmal gänzlich betrachten. Und zwar hat sich halt herausgestellt, dass halt dieses Dreieck Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung, ja, dass das halt ein entscheidender Schlüssel ist, um die Arbeitslosigkeit generell zu bekämpfen. Und wir werden da sicherlich nochmal den einen oder anderen neueren Ansatz hören, um dieses Problem zu begegnen. Das werden wir den auch nochmal als Fragen reinschmeißen. Eine Frage zum Beispiel, kann das mal ein bisschen spoilern, wird zum Beispiel sein, ich weiß nicht, wer die Medien verfolgt hat, dass halt in letzter Zeit gab es halt das Projekt Transrapid auf Teneriffa. Hört sich jetzt erstmal, oh, was ist das denn? Ja, Transrapid ist ja eh schon gestorben, die Sache, ja, bla bla bla. Nein, die gewinnt jetzt an Fahrt, weil Transportwege, oder wer heute mal in die Zeitung geguckt hat, diese Supertube, die der PayPal, X-Space und was hat der Tesla-Chef, ja, oder Gründer da vorgeschrieben hat, das ist super wichtig, schnelle Transportmittel. Und im Beispiel zum Beispiel von Teneriffa, wo man eine Nordseite hat, wo eine hohe Arbeitslosigkeit ist, eine Südseite, wo eine geringe Arbeitslosigkeit hat, und wie kriegt man die Leute zusammen, ja? Das ist halt zum Beispiel einer der Schlüsselthemen, die wir halt beleuchten werden und durchdiskutieren werden. Das finde ich ja jetzt schon erklärungsbedürftig da, wo wir aber vielleicht mal nicht einsteigen. Wie geht's? Machst du noch mal einen weiteren großen Bogen durchs Programm, dass wir dann auch noch mal ein bisschen über die Veranstaltung selbst und wie man da dran on- und offline teilnehmen kann, reden können? Gerne. Also, wir haben zwei Räume. Wir haben einen großen Saal für die Podiumsdiskussion. Der Saal hat Spielraum bis 500 Leute. Wir hoffen, dass wir so zwischen 100 und 150 Teilnehmer bekommen. Momentan sind wir da so, sagen wir mal, bei 60 bis 70 Teilnehmer, die sich akut angemeldet haben. Ihr wisst das, wie das bei Piraten ist. Man hat die Hälfte der Leute, die sich anmelden, und den Rest, der sich dann einfach so kommt. Also ich denke schon, dass wir so an die 100 Leute werden. Dann werden wir halt beide Räume streamen. Ja, den kleineren ist halt für Vorträge und wo man halt nebenbei mal etwas, seine Ideen präsentieren kann. Also das Programm im Hauptraum ist stark vorgegeben. Diskussion, also gerade am Samstag, Diskussion, festbesetzte Podien. Im Anschluss die Möglichkeit für die Piraten daran zu partizipieren, indem sie entweder übers Internet uns Fragen zukommen lassen oder die natürlich vor Ort sind, die Möglichkeit haben, direkt dort Fragen zu stellen. Im zweiten Raum kann jeder einen Vortrag halten. Wir haben dort Leute, die, also meistens die Referenten, die Vorträge vortragen. Also einmal wird halt der Liebermann nochmal die Situation der Jugendarbeitslosigkeit, wo man das halt nicht in dieser Detailgetreue machen kann, im zweiten Raum nochmal vortragen. Im Anschluss daran wollen wir dann nochmal über das Thema Vollbeschäftigung reden. Am nächsten Tag ist halt zum Beispiel jemand da, der über Bürgerbeteiligungen in Europa diskutieren wird. Ne? Und das ist, ich habe jetzt den Namen nicht parat, kommt jetzt auch nicht so schnell raus. Frank Heuberger, der ist Beauftragter für europäische Angelegenheiten des Bundesnetzwerkes für bürgerschaftliches Engagement. Der wird sich halt der Möglichkeit, welche Beteiligungsmöglichkeiten habe ich an Europa, von bürgerlicher Sicht, von Unternehmenssicht etc., welche Möglichkeiten bietet das zum Beispiel auch zum Thema Jugendarbeitslosigkeit, da zu referieren. Und dann hat natürlich jeder noch die Möglichkeit, der von den Piraten jetzt sagt, komm, ich will jetzt auch noch einen Vortrag halten, ja, sich in diesem Raum einzumieten. Ja, wir werden das dann vorne anschreiben und er kann dann da seine Thesen und seine neuen Ideen verwirklichen, weil wir haben natürlich Wahlkampf und das ist das primäre Thema, aber wir wollen ja unseren Charakter der Mitmachpartei nicht verlieren und bieten deswegen auch jedermann die Möglichkeit, dort seine Ideen zu präsentieren. Also so eine Art Speaker's Corner, ja? Sehombe. Der Axel hat gerade hier in den Chat gepostet, die Homepage ist http://euvicon.eu, schöne Domain, / WordPress. Ja, das heißt, da kann man, auch wenn ich jetzt im Moment gerade keinen Explorer zur Verfügung habe, kann man, glaube ich, das Programm direkt abrufen. Das ist da ganz, ganz vorne, ne? Kannst du noch was, danke Axel, kannst du noch was zur Location selbst sagen? Also ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, dass das in Frankfurt stattfindet und auch nicht in welchem Frankfurt und auch nicht wo da. Also das Schöne ist, dass das Gewerkschaftshaus wirklich in Bahnhofsnähe ist. Das heißt, man kann also aus dem Bahnhof rausfallen und ist in 10 Minuten eigentlich schon zu Fuß da. Da sind also auch jede Menge Hotels in der Nähe, wo man gut und teilweise auch günstig nächtigen kann. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Grund für Leute, einfach mal zu kommen. Also jeder, der hier jetzt zuhört und sich angesprochen fühlt, am Freitag einfach ins Auto setzen oder je nachdem Samstagmorgen in aller Frühe und einfach mal nach Frankfurt kommen. Oder in den Zug. Gut. Oder mit dem Zug. Also oder mit dem Zug. Also Frankfurt am Main, ne, im Gewerkschaftshaus des DGB. Und das fängt an, am Samstag um 11 und das geht dann bis Sonntag um... In der Nacht, weil wir werden, nachdem so ungefähr um 19 Uhr das Programm beendet ist, werden wir halt dann nochmal eine Grillparty auf dem Parkplatz vor der Veranstaltung haben wir da organisiert und werden wir da abhalten. Und da hat man dann halt die Möglichkeit mit den Referenten, die halt noch vor Ort sind und den ganzen Piraten, die vor Ort sind, dann nochmal das ein oder andere Bierchen zu trinken und das ein oder andere Würstchen zu essen. Und noch einen kleinen Tipp. Wir haben Zug und Auto gesagt und da habe ich mir dreist dazwischen nochmal Bus zu brüllen. Guckt mal nach Busverbindungen, weil aus gesicherten Quellen weiß ich, dass zum Beispiel ein Pirat für 11 Euro nach Frankfurt hinkommt, ja, von NRW aus. Ja, das sollte man vielleicht berücksichtigen, dass das auch eine günstige Alternative sein kann. Gut, das heißt also, weil ihr ja ganz, ganz viel Platz habt und Marte gibt's wahrscheinlich auch genug, geht auch nochmal der Aufruf, dass alle, die das interessiert, ne, auch gerne unangemeldet da hinkommen können. Notfalls ein bisschen Mate selber mitbringen, aber ansonsten ist da fürs leibliche Wohl gesorgt. Es ist genug Platz, man hat Gelegenheit zu reden. Klingt doch alles sehr gut. Wollen wir hoffen, dass das irgendein Medienecho produziert, oder? Schreibt ihr da auch ein bisschen oder arbeitet ihr auch ein bisschen an Programmanträgen fürs Europawahlprogramm? Der Gilles wollte da, glaube ich, etwas machen, aber ich glaube, das hat sich irgendwie erledigt. Ah, ich hoffe, dass sich das nicht erledigt hat, weil da gibt es doch eine Initiative, die sich um das Europawahlprogramm kümmern mag. Und der Gilles wollte doch auch so einen kleinen Vortrag da halten. Und ich habe heute früh schon einen ganz kleinen Vorblick auf die Antragsfabrik werfen können, die da gerade im Werden ist, sodass der Gilles doch bestimmt was zu erzählen hat. Komm, Gilles, melde dich mal zu Wort. Ich kann auch was dazu sagen. Und zwar findet dieser Slot im Nebensaal statt, und zwar am Samstag von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Da wird genau diese EU-Gemeinsames Wahlprogramm Europa vorgestellt. Unter anderem von Malte und auch von Gilles. Genau. Wir sind da und wir werden diesen Slot halten und wir werden das so darstellen, so vorstellen, dass wir erstens natürlich die INI vorstellen, wie es funktioniert, allgemein für eventuelle Nicht-Piratenpresse erklären, wie bei uns überhaupt Programm entsteht. Nach einer kurzen Präsentation und eventuelle Fragerunde werden wir auch einen Antrag probeweise bearbeiten. Quasi, das gibt die Gelegenheit, für Leute, die eventuell sonst nicht dazukommen, also man mindestens einem Antrag zu wirken. Es weckt vielleicht Lust nach mehr. Und sollte eben halt Leute von außen sein, auch Presse, könnte sie auch gucken, wie sowas bei uns aussieht. Das ist also, wie Axel gesagt hat, 11.30 bis 13.30 am Samstag. Hallo Gilles, dann habe ich deine Mail völlig falsch interpretiert und das tut mir echt leid. Kein Problem. Das heißt aber, wir haben jetzt auch eine Information darüber, dass der Opener von Bubernd nicht so wahnsinnig lange werden kann, wenn es eine halbe Stunde später schon im anderen Raum weitergeht. Nein, so lange sollte die nicht werden. Es war, glaube ich, eine Viertelstunde geplant, maximal eine halbe Stunde. Ja, und wie gesagt, du kannst bei solchen Veranstaltungen ist es halt üblich, dass in mehreren Räumen parallel Sachen laufen, weil jetzt nicht jeder wird sich zum Beispiel für jedes Thema interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere, der lieber etwas zur Geldordnung hören möchte, dann den Slot Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel ignorieren wird und lieber bei der Wirtschaftsordnung vorbeischauen wird. Und während der Jugendarbeitslosigkeitslot ist, dann wird er sich halt einem anderen Thema widmen. Und so ist das halt auch gedacht, ne? Wir wollen ja, dass die Leute sich amüsieren. Wir wollen auch, dass die Leute dort aktiv über die Politik reden, nachdenken, ja. Und zum Schluss wollen wir diese Ergebnisse, da fallen ja immer wieder gute und tolle Ideen an, ja, dann auch noch verwursten und dann hoffentlich schieben wir die dann auch noch in die Initiative gemeinsames Wahlprogramm rein. Jedenfalls habe ich das mit bei Arbeit und Sozialen so vor. Okay, und zwecks gemeinsamer Inspiration können die Leute, die es dann doch nicht nach Frankfurt schaffen, sich den Stream angucken und hoffentlich danach auch die Aufzeichnung auf YouTube. Für so Menschen, die in Urlaub sind, wie ich zum Beispiel. Oder die zum Beispiel in Dresden sind, auf der QueerCon oder der HegelCon oder beidem. Ne, da könnte das klappt ja irgendwie nur ganz schwierig, irgendwie beides zu machen, weil dann müsste man bei der HegelCon früh wegfahren, was geht, dann kommt man gerade bei euch zum Grillen zurecht. Ne. Fernseher mit Bild-in-Bild-Technik. Ah, das wäre cool. Ein Doppelstream. Ja, aber ist doch super. Und dann hoffen wir mal, dass wir da zeigen können, dass wir gute Ideen haben und dass die Leute sich nicht zu den Spielarten des BGE irgendwie in die Haare kriegen. Ich glaube, das Thema BGE ist da nicht so das ausschlaggebende Thema, wird das sein. Das möchte ich jetzt mal so erwähnen. Wird am Rande, wir machen eine Piratenveranstaltung, BGE ist eines der Hauptthemen von uns, wird am Rande immer wieder kommen. Aber es geht hier auch primär darum, mal ganz neue Lösungsansätze fernab von der aktuellen Programmatik im Thema Europa zu finden. Nächstes Jahr haben wir die Europawahl vor uns und da müssen wir ein europagerechtes Wahlprogramm haben und die Themen, die im Bund Thema sind, sind nicht zwangsläufig in Europa Thema. Ja, beim BGE ist es so, das hat natürlich auch eine Europarelevanz, aber da eine eingeschränkte. Okay, habe ich. Richtig, dafür hat auf der anderen Seite zum Beispiel das Thema Jugendarbeitslosigkeit europaweit eine sehr hohe Relevanz. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist es ganz furchtbar wichtig zu erkennen, dass eine hohe Arbeitslosenquote bei Jugendlichen in Spanien oder Griechenland für Europa insgesamt ganz furchtbare Auswirkungen hat. Denn diese jungen Menschen werden irgendwann älter werden, sie werden Familien gründen und sie werden ein nicht gutes Europabild irgendwann ihren Kindern dann vermitteln. Und ich glaube, dass das nicht gut laufen wird dann. Sehe ich auch so. Wenn ich an Europa denke, dann habe ich immer irgendwie so das Gefühl, man müsste was zum Thema demokratische Zustände oder Nichtzustände in Europa sagen. Das kam aber jetzt auf der Agenda, Thomas, die du gesagt hattest, nicht so in erster Linie vor. Habt ihr da auch Slots? Ja, also ich hatte eingangs gesprochen über mehr Beteiligungsmöglichkeiten allgemein an Europa. Dann zum Thema, was Martina gesagt hat, ist halt wichtig. Ne? Auch Arbeitslosigkeit. Hohe Arbeitslosigkeit ist grundsätzlich immer ein Keimboden für Extremismus. Ja? Die Leute, ich sage ich mal, scheißen auf gut Deutsch, auf Demokratie, ja, wenn es an ihre Existenz geht. So, da ist das natürlich wichtig. Und wir haben in diesem Bereich dann, ich bin gerade aber ganz apathisch hier am Klicken, haben wir ja, das zum Beispiel im EU-Sex-Pact, was der Nico Kern betreut, wird das auch ein Hauptthema sein. Da sitzt zum Beispiel der Alexander Trennhäuser von Mehr Demokratie e.V. auf der Tagesordnung. Da wird es im Slot vom Nico EU-Six-Pack der Piratenpartei wird es um Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten gehen. Machtkonzentration in Brüssel. Ich lese jetzt einfach ein paar Stichworte vor. Demokratiedefizit, ja. das sind ja alles Themen, die in diesem Slot behandelt werden. Und wir sollten halt Europa als Chance wahrnehmen, um ja die Demokratie weiterzuentwickeln, ja. Und wir sollten auch anstreben, eine direktere demokratische Anbindung der Bürger, ja, an die Parlamente zu erreichen durch Europa. Genau, und dazu ist es eben halt wichtig, dass man eben halt auch einfach mal Egoismen überwindet. Wir hatten als wir die Eubicon geplant hatten, hatten wir mal so einen Arbeitstitel, der irgendwie lautete gemeinsame Krisen und solidarische Lösungen. Also wichtig ist, dass auch wir in Deutschland erkennen, die Krisen in Griechenland, in Spanien sind letztlich auch unsere Krisen und es hilft nichts, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, oh, die kriegen da nichts geregelt, sondern hey, wir müssen unseren Teil dazu tun, damit diese Probleme, die ja eigentlich, das sind ja europaweite Probleme, damit die auch europaweit gelöst werden und dabei muss man dann auch überlegen, wie man Bürger mit einbeziehen kann. Bei der Gelegenheit könnte man mal den Hut in die Runde werfen und fragen, ob jemand Bemerkungen oder Fragen hat aus den bisher eher Zuhörenden. Wenn jetzt keiner eine Frage hat, dann können wir vielleicht nochmal ein anderes Thema, was allerdings mit Demokratie jede Menge zusammen zu tun hat und was auch dafür, was da so am Rande sehr, sehr wichtig ist, ist nämlich Antikorruption und Lobbyismus. Und das werden wir auch auf dieser Veranstaltung halt thematisieren. Wir haben davon die Marion Stein von Transparency Deutschland, wollte ich gerade international sagen, die uns da darüber eine ganze Menge erzählen wird. Ich denke mal, eine Demokratie funktioniert so gut, ja, je fairer sie ist. Das bedeutet, was heißt fair? Wenn es keine elitären Machtkreise gibt, wenn es keine, wenn ich als normalsterblicher Bürger, wenn ich in die Politik gehe, auch die Möglichkeit habe, dort jeden Posten zu erreichen. Und nicht, weil ich nicht mit 16, weiß ich nicht, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, bitte alle CDUler seid nicht böse auf mich, ja, wenn ich dann mit 16 nicht in die Junge Union reingegangen bin, kann ich dann später nicht, sag ich mal, Abgeordneter werden, weil mir halt diese Parteikarriere fehlt, ja. Das sind halt wichtige Elemente, genauso wie für die Wirtschaft es sehr, sehr wichtig ist, dass man keine Korruption hat, zum Beispiel im Behördenapparat, wenn ich da Leute irgendwie schmieren muss etc., ja, und mich um solche Dinge bekümmere, da gibt es Leute, da wird es Firmen geben, die werden das sicherlich mitmachen, aber generell ist es auch bei der Wirtschaft angekommen, einen fairen Wettbewerb zu haben, bedeutet auch, ja, dass es mir gut geht und dass ich faire Chancen habe, ja, und dass ich dadurch auch ein sicheres Geschäft aufbauen kann. Wobei, wenn du ein super außerordentlicher Leistungssportler bist, also irgendwie bekannt durch Presse, Funk und Fernsehen und in der Bevölkerung auch noch durch deine exorbitante Leistung wohlgelitten bist, dann hast du auch noch eine Möglichkeit, quer in die Politik einzusteigen. Das mal nur so am Rande. Oh, haben wir da gerade einen aktuellen Fall? Ja, da sind so einige Spitzensportler jetzt quer eingestiegen. Also zum Beispiel Claudia Kode-Kilsch, die war mal irgendwie so ein Tennisass oder so. Interessant. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Radar. Gut, aber es ist doch schon ein ganz schöner Strauß Themen. Fast schon richtig viel für so eine Konferenz, ne? Kriegt ihr da einen sauberen Bogen rein, dass das alles irgendwie nachher zusammenpasst, so dass man sowas Ähnliches wie Proceedings nachher hat, die vielleicht als Programm, als Grundlage programmatischer Aussagen dienen können? Also man könnte das sicherlich versuchen hinzubekommen. Also wir haben es uns nicht fest vorgenommen, weil das kommt auch immer darauf an, wie die Diskussion läuft. Ne? Wir haben ja diese Diskussionsveranstaltung im SOS zur Vorbereitung des Slots Jugendarbeitslosigkeit auf der Eubicon abgehalten. Da haben wir eine Position verabschiedet, die Soester Erklärung, kann man auf die Seiten der Sozialpiraten, sozialpiraten.piratenpartei.de nachlesen. Generell würde ich sagen, dass wir diese Informationen halt zusammentragen, wenn da was, wirklich was Interessantes bei ist, ja, und dass es auf jeden Fall sein wird und dass wir diese Sachen mit in die Initiative geben. Und darum ist, denke ich mal, uns allen am meisten getan, wenn wir ein rundes Europawahlprogramm bekommen, welches möglichst alle Bereiche abdeckt. Und wenn ich mir den Aufbau der Euvicon jetzt anschaue, der diesen runden Ball schon bietet, ja, dann bin ich doch froher Dinge, dass wir die Lücken, die wir jetzt noch haben, vielleicht in unserem Denken oder wo wir noch nicht zu gemacht haben, dass wir die dann schließen, ne? Ich finde, wie gesagt, eine der, denke ich mal, herausragendsten Leistungen der Piratenpartei ist halt die programmatische Arbeit, dass wir es halt schaffen, ja, hier ein gescheites Programm zusammenzuschreiben, wie wir es bei der Bundestagswahl geschafft haben, ja, unter Zuhilfenahme ganz normaler Menschen, die sich ehrenamtlich für die Partei arrangieren, die nicht bezahlt sind und nicht in irgendwelchen Spezialgremien oder die absolute Ultra-Experten für ein Gebiet sind, sondern dass wir hier ein rundes Wissen haben. Jeder bringt sein Wissen und sein Spezialwissen mit ein, ja, und es ist für jeden, ja, möglich, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und dort auch seine Meinung zu sagen. Und das ist, denke ich mal, unsere Hauptjuwele, dass wir das geschafft haben. Und das sollten wir auch weiter ausarbeiten. Und das sollten wir vor allen Dingen auch nach draußen kommunizieren, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute gar nicht merken, ja, was die Piratenpartei eigentlich Besonderes ist, ne? Und dass wir eigentlich gar nicht diese Chaostruppe sind, sondern die ganzen modernen Techniken der IT-Industrie, der Errungenschaften der letzten 15 Jahre, ja, die wir beherrschen. Ja, ich bin so, natürlich für Sozialpolitik zuständig, aber ich habe mein Leben lang einen Computer besessen und habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und kann damit auch sehr gut umgehen. Und verstehe, beobachte die ganzen Märkte, ja, einfach als Beispiel, ne? Und diese Techniken werden auf die neuen Politikfelder oder auf bestehende Politikfelder übertragen. Und das ist halt unsere Kronjuwele und das sollten wir nach außen stellen und das werden wir auch auf der Euvicon wieder beweisen. Absolut, das muss man sagen, ne? Wenn die Art, wie wir hier zusammenarbeiten, wenn wir zusammenarbeiten und nicht gerade die neuen Medien dazu benutzen, uns gegenseitig runterzumachen, die ist ja schon echt beeindruckend. Also wenn man sieht, wie Menschen zusammen da irgendwie in so einem Pad einen Text bearbeiten, wie der sich dann formt, das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, ne? Und du hörst aus meinen Fragen die Besorgnis raus, ne? Hier im Moment alle Mann hoch irgendwie plakatieren und andere Dinge für den Wahlkampf machen, dass da die Zeit für speziell so ein Thema, was wir vorher noch nicht so ganz, ganz fett im Fadenkreuz hatten, wie Politik auf europäischer Ebene, dass das möglicherweise zu kurz kommen könnte. Und vielleicht, ich hoffe, dass ich dem Jill jetzt nicht irgendwie die Butter vom Brot nehme, aber ich erinnere mal daran, wir werden in Bremen Anfang Dezember einen neuen Vorstand wählen. Da haben wir immer in den Wahlauszählungspausen die Möglichkeit, ein bisschen Programm zu machen. Aber wir werden uns dann irgendwann ein paar Wochen später in Bochum wieder treffen. Und da werden hunderte von Leuten irgendwie sich für die Europaliste aufstellen lassen wollen. Und da passt einfach kein Europaprogramm dazwischen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie nicht das Hinterteil hochkriegen, und zwar ziemlich zügig, dann werden wir einfach nicht mehr genügend Zeit haben, einen passenden Vorschlag für ein Europawahlprogramm abstimmen zu lassen. Selbst wenn tolle Texte da wären, kriegen wir die nicht mehr entschieden. Ne? Deswegen hatte ich sehr, sehr stark darauf gehofft, dass wir diese Dinge so ein bisschen pushen können, indem so Veranstaltungen da stattfinden. Ne? Ja, das ist natürlich unser großer Knackpunkt in diesem Jahr, weil in Hessen finden ja sogar noch Landtagswahlen nebenher statt. Das heißt, wir haben also innerhalb von kürzester Zeit eine Landtagswahl, wir haben eine Bundestagswahl und dann auch noch die Europawahl. Und das ist für so eine kleine Partei mit schmalem Budget natürlich sehr, sehr schwer zu stemmen. Aber ich glaube, wenn das überhaupt eine Partei so hinkriegen kann unter diesen Umständen und diesen Voraussetzungen, ja, wer, wenn nicht die Piraten? Ja, wer, wenn nicht die Piraten? Ich greife trotzdem das, was Dirk gerade gesagt hat. Leute, ich weiß, wir sind alle draußen. Ich war auch heute mit dem Piratenbus unterwegs. Ich war Sonntag Plakaten aufhängen und so weiter. Nehmt euch trotzdem mal die Zeit, wenn ihr irgendwann mal einen Punkt hattet, wozu ihr was geschrieben habt, Kipps in die INI rein fürs Programm zu Europa. Wenn ihr der Meinung seid, aus dem Bundestagswahlprogramm soll etwas auf jeden Fall übernommen werden, copy-pastet, nimm den Hinweis zur Bundespolitik raus, Kipps in die INI rein, solche Sachen. Sorgt für Inhalt, sorgt für Stoff, damit wir in der zweiten Umfrage der Basis fragen können, okay, was hätten wir gerne? Ja, auch wenn das jetzt ein kleiner Twist weg von der Eubicon selbst ist, mir fällt das da immer ein bisschen schwer, dass wir zwar politische Wünsche haben, von denen wir hoffen können, dass sie auch auf europäischer Ebene irgendwie relevant sind, aber es ist doch relativ schwer, dann tatsächlich was hinzuschreiben, weil man, wenn man sich vorher hauptsächlich so mit Bundespolitik auseinandergesetzt hat, gar nicht richtig weiß, wer da für was zuständig ist und welche konkreten Maßnahmen einen in die Richtung tragen würden, wo man gerne wäre. Ich glaube, Jill, ihr macht da auch so ein Angebot für Leute, die dieses Problem haben, oder? Du meinst bei der AG? Jupp. Ja, genau. Ja, also wir machen jeden Montag inzwischen, wir haben die Frequenz quasi erhöht, also jeden Montag 21 Uhr im Raum der AG Europa wird Programmatik gemacht, und zwar wahlweise für Leute, die was Neues haben und die das gern einfach mal einer kleinen Öffentlichkeit unterbreiten wollen und gucken, was da an Rückmeldungen kommt. Oder für was wir Übersetzungen nennen. Das heißt, wir nehmen Sachen aus dem Bundestagswahlprogramm, wo wir sagen, okay, das sollte übernommen werden und überprüfen kurz, inwieweit da irgendwas dran geändert werden muss, damit das passt fürs Europawahlprogramm, und dann ist es auch ein fertiger Antrag. Das hat natürlich den Vorteil, also zwei Vorteile hat es. Es kann natürlich schneller gehen, weil das ist ein Text, das bereits existiert. Zweiter Vorteil ist, wenn es in die INI das Rennen macht, also spricht von der Basis bei der zweiten Umfrage ausgewählt wird, kann man auch sagen, ja, das ist ein Teil, das ist bereits abgenommen worden von euch als Basis. Das heißt, da haben vielleicht die Leute, das Ding hat wahrscheinlich bessere Chancen auf dem Parteitag dann. Super, Arne wollte, glaube ich, noch was sagen. Ich wollte Jill nur fragen, wann ist die Deadline für die zweite Runde? Wann die Anträge fertig sein muss, dass sie in die zweite Runde mit aufgenommen werden. Ja, das ist bald. Moment, ich glaube, wir reden von etwas wie 3 Wochen. Ich prüfe das mal. Das ist auf der Wiki-Seite bei uns. Da haben wir einen Ablauf. Ja, genau, der Malte hat es gerade gepostet. Ich sage es gerne laut, damit es auch auf der Aufnahme ist. Einreichungsschluss, 7.9. Na, da will ich mal hoffen, dass man euch noch irgendwie überreden kann, das noch ein bisschen nach hinten zu schieben. Ja, vielleicht noch mal ein kleiner Programmhinweis für die sozialpolitisch arrangierten Piraten. Für den sozialen Bereich, die Positionen werden jeden Montag um 20 Uhr in Mumble entwickelt. Könnt ihr gerne dran teilnehmen. Wie gesagt, bei uns ist alles offen, kann man alles, man kann von allem kosten. Kommt vorbei, schaut es euch an, bringt eure Ideen mit. Toi, toi, toi, dass dein Aufruf fruchtet, weil dazu eine Aussage zu haben, das könnte natürlich im Europawahlkampf, also dazu eine Aussage zu haben, die nicht heißt, wir wollen und alles ist schön und wir machen Bilder von Omas und Enkelinnen auf unsere Plakate, das könnte natürlich für den Europawahlkampf extrem nützlich sein, dass wir dort wieder inhaltliche Aussagen auf die Plakate schreiben können und uns damit abheben. Ja, also das finde ich auch sehr wichtig. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass halt die aktuellen Parteien, also wie man das heute im Wahlkampf sieht, die Kinder und Oma und Opa, die da auf den Plakaten sind, also als erstes haben sie natürlich ein bisschen versucht, uns zu covern. Ich sage nur mal wir, bei der SPD, ne? Und du bei den Grünen, ne? Das klingt schon ein bisschen so nach Piraten, Gedönse, wie wir das halt in unseren Wahlkämpfen vorher gemacht haben. Das zweite einmal ist, was ich dazu auch noch einfach anmerken sollte, wir müssen versuchen, neue schicke Themen nach vorne zu bringen, ja. Ruhig auch mal eine Utopie aufnehmen, wenn man die als sowas diskutiert hat. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, ja, neue Akzente zu setzen. Ich musste gerade meine Frau hier schon, die telefoniert nämlich nicht mehr. Und im aktuellen Wahlkampf merkt man das, der ist so lahm, weil die Parteien alle nur sich über Nuancen unterhalten, aber nicht das Thema mal richtig bei hinten am Schlawittchen passen und mal sagen, jetzt machen wir mal was Neues, jetzt versuchen wir mal unseren Staat weiterzuentwickeln und bringen mal ein Thema nach vorne. Und was ich halt ein bisschen schade sind, wir als die, sag ich mal, 5% Partei hier, ja, sind natürlich noch nicht groß genug und auch noch nicht bekannt genug und der Hype ist jetzt auch vorbei, jetzt spielen wir mit den anderen in einem Boot. Ja, dass wir noch nicht so wahrgenommen werden, dass unsere innovativen Themen mal hier auf einer viel stärkeren und größeren Basis diskutiert werden müssten, ja, was ihnen eigentlich auch zustehen würde. Ja, und genau aus diesem Grund wäre es eben halt auch mal wichtig, Leute zu haben, die sich trauen, Dinge provokant und frech zu formulieren, um mal aus diesem Heide-Welt-Wischi-Wischi-Wahlkampf rauszukommen und den netten Omas mit ihren Enkelinnen, weil ich glaube, den meisten älteren Damen dürfte die Zukunft ihrer Enkel doch sehr am Herzen liegen und ich glaube, dass sie ahnen, dass hier irgendwas aus dem Ruder läuft. Ich finde das so erstaunlich. Meine Frau hat mich, also anders als den Steinbrück, hat sie das, glaube ich, ehrlich gefragt, warum bist du eigentlich bei den Piraten? Und ich habe gesagt, weil ich möchte, dass meine Kinder auch irgendwie in so einem sozialen Frieden aufwachsen können, wie ich das durfte und wie das lange viele Generationen vorher nicht konnten. Und das wird hier total aufs Spiel gesetzt und das finde ich absolut hart, wenn dann mit so einem Wohlfühlplakat da irgendwie so getan wird, als wäre alles gut. Ja, da sind unsere fast noch nicht aggressiv genug, um da rauszuwecken. Ne? Ich bin echt gespannt darauf, ob wir es schaffen, da so wie mit der Potsdamer Konferenz oder sowas ein gewisses Medienecho zu erzeugen, dass die Piraten da mehr als nur schlagwortartige Wohlfühlthesen da wälzen. Also wir haben ja auf der Eubicon auch so ein paar offenere Slots am Sonntag und ich könnte mir gut vorstellen, dass man einfach mal vielleicht so einen Slot Agenda Cutting aufmacht. Das heißt also, man grätscht, Agenda Cutting bedeutet, da setzt eine Partei mit viel Geld ihre Agenda durch, also CDU macht Agenda City, Wischi Wischi und alles ist schön und heile Welt. Und dann kommen wir bösen Piraten rein und grätschen voll in diese Agenda rein. Das nennt man dann Agenda Cutting. Indem man zum Beispiel schicke Störer macht und irgendwie sich wirklich genau diesen Slogan nimmt, der da so auf den Plakaten ist, da einen wirklich schönen Störer zu basteln, der genau diesen Punkt trifft und den dann einfach mal auf diese wunderschönen Plakate pappt. Ja, Pappen machen wir jetzt lieber nicht, aber warum nehmen wir nicht auch mal Oma mit Kindern und schreiben oben drüber, welche Ausbildungschancen hat dieses Kind, ne? Oder Jugendarbeitslosigkeit oder so. Ja, das sind wichtige Themen. Ne? Also ich will nochmal ganz kurz zurück zu den anderen Parteien, auch nochmal kurz anmerken, dass die größte Gefahr ist an der aktuellen Situation. Ja, wir wissen, dass 75% der Deutschen zufrieden sind mit ihrer aktuellen Situation. Das haben die neuesten Umfragen ergeben. Das Gefährliche ist dabei, dass wir jetzt anfangen müssen, ja, für die Zukunft zu arbeiten. Nicht dann, wenn das Haus schon brennt. Thema Jugendarbeitslosigkeit, da ist das gewesen. Das Thema ist kein neues Thema. Das ist schon viele Jahre alt. Man weiß, dass die in den Südländern, gerade in den Südländern, das Problem mit der Jugendarbeitslosigkeit falsch angegangen worden ist. Ne? Aber erst jetzt, wo das Große in den Medien aufpoppt und wo plötzlich Mutti dann auch mal unter Druck damit gerät, ja, Erst dann wird sich bewegt. Und das ist die falsche Politik. Wir müssen am Anfang, wenn in wirtschaftlich starken Zeiten, wenn es uns gut geht, dann müssen wir die großen Dinge schon mal anfassen und loslaufen, ja, und die ersten Schritte bewegen. Ansonsten haben wir das Nachsehen. Jetzt erklär mir mal, ich nutze jetzt einfach mal hemmungslos trotz Aufnahme hier die Gelegenheit, mal ein paar fachkundige Leute da vor dem Mikro zu haben. Jetzt erklär mir doch mal, wie du zu dieser Aussage, wenn es uns gut geht, kommst. Ich höre oder ich verfolge ja das, was die Mitläufer machen. Da muss es irgendwie 5 Millionen Anspruchsberechtigte für ALG II geben, die Grundsicherung eigentlich beantragen könnten, aber es nicht tun, weil die Bedingungen unwürdig sind. Wir haben immer mehr Leute, die echt im absoluten Niedriglohnsektor unterwegs sind, die wechseln müssen von Festanstellungen in Zeitarbeitsverhältnisse. Wir haben andere Unternehmen, die beschäftigen nahezu ausschließlich studentische Hilfskräfte oder sowas, um sich zu finanzieren, vor allem in der Gastronomie, die schön billig sind. Uns geht's doch nicht gut. Das wird doch in den letzten Jahren immer schlechter. Wie kann das sein, dass sich da 75% irgendwie gemütlich zurücklehnen? Sind das die, die halt Telefon haben und die man anrufen konnte? Oder woher kommen solche Zahlen? Naja, ich glaube, manchmal sind die Fragen auch einfach komisch gestellt. Der Punkt ist, wenn diese 75% werden sicherlich, da wird eine Menge Leute bei sein, denen es jetzt noch gut geht. Aber auch wenn es ihnen gut geht, wissen die Leute eigentlich, es könnte auch ganz anders und ganz schnell gehen. Ich glaube schon, dass es das Bewusstsein gibt. Aber das ist halt auch der berühmte Verdrängungsprozess, der da halt stattfindet, so nach dem Motto, noch bin ich nicht betroffen und vielleicht trifft es ja auch meinen Nachbarn und nicht mich. Das ist leider sehr weit verbreitet. Also was du angesprochen hast, ist, denke ich mal, der Hauptgrund. Es gibt eine gerade in Deutschland immer schön gepflegte Politik des Wegguckens bei jedem. Ja, das heißt, sobald es mir gut geht, ja, interessieren mich der Rest der Leute einfach nicht. Das ist ein bisschen so in anderen Ländern, wenn ich die USA zum Beispiel betreffe, die sind da mental ein bisschen anders aufgestellt. Darüber kann man sich über alles streiten, aber aus meiner Erfahrung ist das so. 75% der Leute sagen, es geht ihnen gut. Ja, ihre finanziellen und ihre Zukunftsaussichten sind super. Ja, sicher. Die Wirtschaft brummt momentan. Ja, wir haben relativ niedrige Arbeitslosenquote. Natürlich sind das 75%. Das Problem ist allerdings, man macht Politik zwar für alle Menschen, ja, aber ein ganz besonderes Augenmerkmal der Politik gilt dem Minderheitenschutz. Sprich den Leuten, ja, die nicht zu der überwiegenden Masse gehören, sondern die am Rande der Gesellschaft sind. Ja, sei es, ich gehe mal in einen anderen Bereich, um das vielleicht zu verdeutlichen, Diskriminierung, ja. Es ist, der überwiegende Teil der Deutschen ist nicht, sage ich jetzt mal ganz plakativ, schwul. Ja, aber dennoch müssen wir dafür sorgen, dass es Partnerschaften mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ja, denen der normalen Familie halt gleichgestellt sind. Und das sind halt wichtige Themen. Das Gleiche gilt jetzt hier für Wirtschaft. Wir haben Hartz IV, wenn du aus Hartz IV-System Hartz IV-Aufstocker oder als Hartz IV-Leistungsempfänger raus bist, ja, danach funktioniert unser Steuer- und unser Sozialsystem ganz gut. Das muss man so mal feststellen. Aber das Problem ist der untere Bereich. Ja, es ist unheimlich schwer, aus eigener Kraft aus Hartz IV herauszukommen. Das heißt, wenn du irgendwann mal einen Großteil deines Geldes, was du verdienst, zum Beispiel durch ALG II, also Hartz IV, ne, aufstocken musst, ja, dann kommst du da kaum raus. Beispiel, ja, du verdienst halt 100 Euro, ja, mehr, weil dein Chef sagt, ey, du bist gut, ja, du bekommst aber ALG II halt zusätzlich zu deinem Gehalt, um es aufzustocken, ja, dann werden von den 100 Euro bleiben dir im besten Fall noch 20 Euro über. Und das kann nicht sein. Und da müssen wir mehr Anreize schaffen und da müssen wir uns halt auch gerade, ja, um die Bereiche kümmern, die halt nicht in den 75% super zufriedenen Leuten sind. von meiner persönlichen Situation, ich kann mich nicht beschweren. Aber ich weiß, ja, und ich bin auch deswegen als einer der Gründe, warum ich in die Piratenpartei gekommen bin. Nicht nur, weil ich hier das erste Mal ein Wahlprogramm gefunden habe, was mich interessiert und was ich auch so vertreten kann, sondern auch, weil ich halt gesehen habe, dass außerhalb, ja, meines wunderschönen, schönen Lebens, ja, es Menschen gibt, die im Griff in Papierkorb machen, um das Handflaschen rauszuholen. Ja? Und ich habe mich gefragt, ich weiß, dass es halt ein Rentner war, der halt, den ich kalt kannte, der auch längere Zeit gut gearbeitet hat, etc. Und da muss man mal überlegen, warum ist denn das so? Ne? Ja, da hat die CDU ja Antworten. Ne? Erhöhen wir doch den Flaschenpfand und dann geht's den Leuten besser. Nee, aber Thomas, allen Ernstes, ja, du lachst, ne? Der hat das ernst gemeint, glaube ich. Thomas, allen Ernstes, also ich werde nächstes Jahr 50, wir sind ja alles hier schon alte Knöppe, ne? Und ich frage mich, natürlich geht's mir gut, aber wenn bei uns im Betrieb jetzt zum Beispiel mal großräumig irgendwie abgebaut würde, weil Indien billiger ist oder China oder so, dann hätte ich ein ernsthaftes Problem. Und deswegen kann ich mich zwar jetzt im Moment auch nicht beschweren, aber das könnte sehr gut, sehr, sehr bald sein. Und ich frage mich, ob das diesen 75% bewusst ist. Ich glaube, ja, sie ahnen es. Moment, Paul, stopp, bitte, wenn du Wortmeldung hast, dann sag was. Aber nicht einfach rein. Erst bitte Drachenrose, dann kann der Paul was sagen, dann hat der Arne eine Wortmeldung. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass die Leute davon, dass sie es ahnen, ja. Und das ist wirklich ein aktiv verdrängtes Wissen. Ich höre es so häufig auch, naja, mir geht's gut, ich weiß, das könnte jetzt auch ganz schnell gehen, aber ja, das ist so ähnlich wie beim Raucher, der ja auch verdrängt, dass er eigentlich da etwas tut, was vielleicht nicht so ganz gut ist. Dieses Verdrängen funktioniert einfach viel zu gut. Und ich glaube, dass es auch etwas zutiefst Menschliches ist, dass man eben halt versucht, das Worst-Case-Szenario für sich persönlich irgendwie abzuwenden und erstmal auszublenden. Auf Dauer wird das aber die Gesellschaft halt nicht weiterbringen, weil die Randgruppen, soweit ich weiß, glaube ich, im Wachsen begriffen sind. Paul? Ja, eigentlich wollte ich auch Arne den Vortritt lassen. Arne, denke ich, wird jetzt auch gerade seine Statistik dann herausfahren, die er sagt, die ja besagt, dass 34% Angst davor haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ja, 15% in Armut leben oder beziehungsweise vor Armut Angst haben. Und da stimmt ja doch einiges mit der Statistik nicht. Also mit anderen Worten, vielleicht geht es noch einigen ganz gut, aber die sehen, wenn sie in die Zukunft reingucken, doch ganz großen Ängsten entgegen. Und Deutschland lebt auch mittlerweile in einer Angstgesellschaft. Das ist Fakt. Erlebe ich täglich. Arne? Ja, ich weiß auch nicht, wo die Statistik herkommt mit den 75%. Aber Tatsache ist ja, dass über die Hälfte der Bevölkerung hat mehr oder weniger, was Vermögen anbelangt, nichts. Und 10% der Bevölkerung hat über 60%. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Dass viele meinen, hier kriegen im Wirtschaftssystem die einen die Joker und die anderen die Luschen. Und das wird ja tatsächlich über Märkte und sogenannte Objektivität, und das ist doch das Beste für alle, finden Prozesse statt, wo man sagen kann, da finden Enteignungen statt in Form von unfairen Verhältnissen, Beschäftigungsverhältnissen oder Arbeitsverhältnissen. Und ich glaube, das müssen wir auch herausarbeiten, dass das bewusst wird, dass das klar wird und dass praktisch selbst ein BGE es nicht schaffen kann, dass tatsächlich man einen fairen Anteil am Wirtschaftsleben haben kann. Und das ist das, was meines Erachtens wir Piraten nennen, Teilhabe. Und glaube ich, die Teilhabe kann sich nicht nur auf den Konsum, darf sich nicht nur auf den Konsum beschränken. Es ist zwar wichtig, dass man versucht, durch ein BGE Armut abzuschaffen, aber trotzdem halte ich es für ganz wichtig, dass wir auch sagen, wer arbeiten möchte, der soll auch die Möglichkeit, Arbeit zu haben. Und das ist ja einer der großen Kontroverse, die auch sicherlich an der Euvicon zutage kommt, nämlich die Kontroverse, reicht eigentlich ein BGE aus oder die Auffassung, die ich vertrete, wir brauchen so eine Art Recht auf Arbeit, dass jeder, der arbeiten möchte, auch eine realistische Chance hat, arbeiten zu können. Und da finde ich, da sollten wir hier in der Partei uns auseinandersetzen und dieses Problem auch stärker diskutieren. Wie wäre es mit einem super Grundrecht auf angstfreies Leben? Aber ich glaube, der Hamburg-Frank wollte was sagen. Ja, kann man mich hören? Jo. Okay, also ich wollte ganz kurz zu Arne, den Ansatz, den du da fährst, finde ich interessant. Also da würde ich auch gern mehr drüber erfahren oder das diskutieren. Ich wollte aber nochmal auf die Frage zurückkommen, die Monopol, glaube ich, angeschnitten hat. Oder also die Frage mit der Umfrage, mit den 75%, denen es gut geht und den 25%, denen es nicht gut geht, wenn man das jetzt so krass darstellen will. Also ich glaube, das ist wirklich ein Problem, das wir haben in der Gesellschaft, dass es immer mehr so eine Zweiteilung gibt. Und meine Wahrnehmung ist schon, dass es halt ein sehr großer Teil gibt, dem es gefühlt doch noch ziemlich gut geht. Und dass wir eben auch in Europa diese Problematik haben, jetzt für den Bundestagswahlkampf, dass das eben so eine unfaire Aufteilung ist, dass es hier in Deutschland geht es den Leuten gefühlt doch noch vielen gut und in Südeuropa geht es halt sehr vielen sehr schlecht. Und das ist einfach für ein, wenn wir jetzt die deutschen Wähler ansprechen, ist das einfach eine doofe Situation. Aber die Frage ist für mich auch, wie gehen wir als Piraten damit um? Also was Thomas Küppers so angeführt hat, oder viele Beiträge waren ja, es geht um den Sozialbereich, dass wir da eben sozialpolitisch was anbieten. Dem stimme ich grundsätzlich zu. Es ist aber natürlich so, dass die meisten Wähler in Deutschland, die da von der Politik sich was erwarten, natürlich zu der Linkspartei gehen. Also das Thema ist schon eigentlich besetzt. Das heißt nicht, dass man danach noch gute Lösungen oder bessere Lösungen hat, aber das ist erstmal ein bisschen, also eine zweite Linkspartei ist nicht das, was praktisch die Zukunft der Piraten eigentlich ist. Also da würde ich gerne noch einen Satz zu sagen, wenn es okay ist, sonst unterbrecht mich. Und ich glaube, die Stärke der Piraten ist wirklich, dass wir halt nicht dieses Rechts-Links-Schema haben, sondern wirklich innovative Lösungen haben, die eben sowohl freiheitliche Aspekte als auch soziale Aspekte als auch Nachhaltigkeitsaspekte integrieren und da dann wirklich zu gucken, was sind die besten. Und wir haben jetzt das Problem, dass es da vielleicht im Programm, wir haben ein gutes Programm, aber wir haben jetzt vielleicht nicht den Riesenknaller, mit dem man jetzt den Wahlkampf aufrollen kann, mit einer Ausnahme. Deshalb will ich das jetzt auch noch reinbringen. Und das ist halt das Thema mit Snowden und Prism und Tempora und der Überwachung. Und das ist schon, also das ist ja eigentlich auch wieder ein Freiheitsthema. Und da ist meine Wahrnehmung schon, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr wohl für sich langsam entdecken, dass sie mit der Situation nicht zufrieden sind. Und ja, dass das im sozialpolitischen oder im wirtschaftspolitischen jetzt nicht so einen großen Knaller gibt, das ist jetzt einfach die Situation. Da sollten wir uns vielleicht nicht kirre machen lassen, sondern einfach weiter programmatisch gute Arbeit leisten. Und irgendwann wird es bei den Leuten auch ankommen, dass wir da auch viel zu bieten haben. Also Thomas möchte was direkt sagen dazu. Ja, also ich, ganz wichtig, was du sagst, ist sehr richtig. Also wir sollten uns jetzt hier nicht zur zweiten Linkspartei mit Netzwerkanschluss stilisieren. Also wir Piraten sollten unseren liberalen Gedanken ja stärken und schärfen. Wir sollten auch weiterhin eine Partei der Mitte sein. Die zweite Sache ist, die da mal einfällt, ist ganz wichtig ist, wir kommen aus den netzpolitischen Themen, ja, von Datenschutz über all möglichen Gedönse, das sind unsere Kernthemen, ja. Es fehlt auch noch vielleicht eine Spur etwas Soziales dabei, aber das ist ein anderes Thema, das können wir mal irgendwann anders diskutieren. Diesen Kern müssen wir uns bewahren und der ist auch in allen Themen gefragt, ob ich beim Arbeitsschutz da über Datenschutz rede oder ob ich jetzt hier von meinem Facebook-Account rede. Was wichtig ist für uns, strategisch wichtig ist, ist, dass wir uns mehr Felder offen halten noch. Wir müssen reinkommen in alle anderen Feldern und dafür Positionen entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich nenne das immer Pflicht und Kür. Die Pflicht ist, alle zu bedienen. Da wird jeder, dass jeder dass diesen Diversity-Effekt, jeder, dass da jeder irgendwie sich wiederfindet in der Piratenpartei. Ja? Und Die Kür ist dann später ganz gezielt unsere, ja, auch sehr stark netzpolitisch gepflegte Agenda nach vorne zu bringen. Was uns am wenigsten hilft, ist, wenn wir nur Netzpolitik oder nur BGE oder nur sonst was machen würden. Das bringt uns nicht weiter. Schaut an, wie die Grünen es gemacht haben. Die Grünen sind aus der Umweltbewegung gekommen. Dann haben sie Friedenspolitik noch für sich gefunden. Ja, das war auch in den 68er, Anti-Atom-Politik etc. Und dann hat man sich breiter gestaltet. Ins Soziale ist man reingegangen. In die Außenpolitik, in die Innenpolitik etc. Und das müssen wir genauso machen. Wir müssen in jedem Themenfeld eine starke Position entwickeln und ein piratiges Thema, mit dem wir, ich sage ich mal, auf Wählerfang gehen können. Was hier in diesem wirtschaftlichen Bereich ja inhaltlich jetzt gar nicht so schwer sein dürfte. Ben hat gleich noch eine Einrede. Was ich glaube, dass dort genauso schwierig ist wie im Bereich Netzpolitik, ist, dass vielen Leuten entweder, wie du vermutet hast, Martina, als Abwehr, als Fluchtreaktion oder einfach auch wirklich nicht klar ist, was da passiert und was da passieren wird. Und wohin der Pfeil zeigt, nämlich garantiert nicht nach oben, außer für ganz wenige Prozent. Da muss man doch irgendwie die Leute erstmal da in dieses Bewusstsein hineinbringen, was da blüht, damit sie sich ordentlich entscheiden können. Und ich hoffe ganz, ganz arg, dass, wenn wir so Veranstaltungen machen, dass da auch eine Wahrnehmung passiert, die auch ein bisschen zum Problembewusstsein beiträgt. Ben, möchtest du deine Kritik an dieser Diskussion lautlich Äußerung verleihen? Nein, dann Paul. Oder wollte die Martina noch? Ja, ich wollte dir eigentlich antworten. Also ich glaube, der Punkt ist gerade bei, wenn man vor solchen Dingen wie Prism und XK-Score steht, dann ist das für die meisten Menschen, glaube ich, monströs. Und ich denke, die natürlichste Haltung ist erstmal zu sagen, ich gucke weg. Ja, das ist wie bei einem ganz furchtbaren Autounfall, wo das Blut spritzt, die Gliedmaßen amputiert sind. Das Erste, was man macht, ist, man macht zu, ja. Und öffnet sich vielleicht erst sehr viel später dem, was man da eigentlich gesehen hat. Trotzdem glaube ich, dass gerade diese ganze Prism-Geschichte und auch diese Wirtschaftsgeschichte eigentlich ganz furchtbar eng miteinander verflochten sind. Denn beides sind Riesenthemen. Sie sind eine unendlich große politische Herausforderung. Und genau bei diesen Themen tauchen die Parteien momentan eigentlich mehr oder weniger ab. Ich meine, klar, die geben da irgendwelche schönen Floskeln von sich und machen schöne Bildchen und vermitteln also das Wohlfühlgefühl ihren Wählern. Alles ist schön, ihr braucht gar keine Angst zu haben und bedienen auch noch das Klischee, ich guck dann mal weg. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz eng zusammenhängt und ich glaube, wir werden irgendwann auch die Information haben, dass es so etwas wie eine staatlich organisierte Wirtschaftsspionage geht und spätestens dann sind Wirtschafts- und Prism miteinander verflochten und dann wird das Thema nochmal richtig hochgehen. Kleines Appendix von mir. Ich denke, dass die Piratenpartei ihr Hauptthema darin gefunden hat, eine angstfreie Welt zu fordern und sich ranzusetzen, diese auch umzusetzen. Angstfreie Welt heißt für mich keine Angst vor Überwachung, keine Angst vor Jobverlust oder sagen wir mal vor Existenzabsturz, ja. Und Angst heißt für mich auch in der Wirtschaft keine Angst, diese Sachen. Ich denke mal, das wäre ist eigentlich unser großes Thema. Hoffnung zu geben und Angst zu vermeiden. Ich hätte mich auch zu Wort gemeldet. Ja, Paul, bitte. Ja, aber man sollte auch nicht den Punkt vergessen, Natur und Umwelt, ja, und da eben auch auf unsere schön erarbeiteten Standards, ne, Reinheitsgebot von Bier und so weiter, ja, ich glaube, da hat absolut gar keiner Lust, darauf zu verzichten, und durch Chemie oder was auch immer oder Atom und so weiter umgebracht zu werden. Und ich finde diese Geschichte, die jetzt die Grünen eigentlich so ein bisschen jetzt links liegen lassen, kann man auch aufnehmen. Und da haben wir die Piratenpartei leider zu selten ein sehr gutes Natur- und Umweltprogramm aus meiner Sicht haben. Auch Leute, die sich da auch sehr, sehr stark einsetzen, die sehen, was Monsanto vorhat, auch um die Freihandelszone und so weiter. Ja, und da gibt es Riesenängste und einige Leute haben wirklich keine Lust, wie gesagt, so 0815 da irgendwelche Gentechnik oder Nanotechnik und so weiter einzunehmen und die auch sehr kritisch betrachten, was eben Fleischkonsum betrifft und so weiter. In dem Gebiet, wo die Piraten auch eigentlich sehr, sehr stark sein können, stärker als auch die Grünen und andere Parteien, das lassen wir einfach so ganz locker links liegen. Da sind Riesenängste vorhanden, dass da Standards verloren gehen. Da sollte man einhaken. Das lassen wir nicht links liegen, das haben wir doch längst bearbeitet und das ist schon längst im Programm drin. Ja, ich meine, nur auf der Wikon sollte das auch mal ein bisschen thematisiert werden, gerade auch in dem Zusammenhang. Komm vorbei und mach einen Slot. Ja, ich bin ja da, kein Problem. Der Rudi hat hier gerade links reingepostet, Wohlstand für alle. Ich glaube, darum geht's eher in zweiter Linie, wenn du sagst, erstmal Angstfreiheit für alle, und zwar sowohl sozial als auch in Bezug auf die Freiheitsrechte und sonst was. Ich glaube, wir können uns das leisten, dass Menschen angstfrei leben könnten. Und das war mal so, und das ist ein mühsam erkämpfter Zustand gewesen. Und dieser Zustand, der hört irgendwie auf, ja, der geht zurück und trotzdem schlafen die Leute irgendwie den Schlaf der Gerechten und wählen die Bratpfannen und es passiert irgendwie nichts und mir ist es völlig unklar, warum das passiert. Die Krimiratin sitzt mir gegenüber und sagt, Mutti hat einfach die besseren Wahlplakate, ne? Weil da fühlt man sich drin wohl. Ja, oh prima, gehe ich rein und wende auch mal irgendwie den Pfannkuchen da und dann geht's mir gut. Nee, Rudi, eben nicht die, die zu den Tafeln gehen, aber die, die zu den Tafeln gehen, die wählen die auch. Ja, und dafür habe ich irgendwie nicht genug Tischkanten im Haus, ne, in die ich reinbeißen könnte. Und ich frage mich, wie man den Leuten klar machen kann, dass sie in permanenter Weise gegen ihre eigenen Interessen und gegen die Interessen praktisch alle Leute, die sie kennen, verstoßen. Ich denke mal, das ist auch manchmal eine psychologische Sache. Überlege dir, warum kann in Amerika funktionieren? Ne? Also amerikanische Sozialsysteme sind, um es mal nett zu sagen, ja, unter aller Sau. Soziale Auffang, am besten tust du dich in einer Gemeinde arrangieren und ja, wirst dann da von denen versorgt, bla bla bla. USA funktioniert aus dem Prinzip, weil jeder sich vorstellt, wenn ich es dann geschafft habe, ja, also reich und mächtig bin, ne, dann möchte ich auch, dass ich möglichst wenig Steuern zahle, ich sage jetzt mal so, ne, in so einer einfachen Funktion. Ich glaube, aus diesem Grund gehen auch gerade die Leute, die dort, einige von denen, nicht alle, ne, also einige, die davon betroffen sind, die gehen deswegen auch dort wählen, wo wir wissen, dass die absolute Klientelpolitik für die 75% machen. Ne? Ich kann das, wenn er will, noch mal ein bisschen genauer ausdeuten, aber ich wollte das jetzt erstmal hier auch den anderen Raum zum Diskutieren lassen. Genau, haben wir eine Wortmeldung vom Arne. Ja, ich wollte noch mal zurückkommen, warum punkten die anderen mehr? Ja, ich glaube, das ist eine der großen Aufgaben, die die Piraten haben, dass sie diese Themen den Leuten näher bringen, aufklären, klar machen, mit einfachen und klaren Worten sagen. Und was ich glaube, die Frage, was ist eigentlich, wo ist die Nische der Piraten? Ich glaube nicht, dass sie eine Konsumentenpartei ist, sprich, man bestellt sich was, man bestellt sich Wohlstand, man bestellt sich Freiheit und dann kriegt man die Dinge geliefert, sondern das Mitmachen, dass man sagt, in fast allen Feldern ist man Laie, aber in manchen Feldern hat man doch ein bisschen vertiefte Kenntnisse und kann was dazu beitragen. Und die Grundbegriffe, die wir da gerade im Wirtschaftsbereich herausgearbeitet haben, nämlich Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass es Schlüsselbegriffe sind, die, wenn wir in diese Richtung arbeiten, sich eine ganze Reihe anderer Probleme mehr oder weniger von selbst lösen. Weil ich glaube, es ist keine gute Idee zu sagen, ja, wir müssen für mehr Sozialhilfe etc. uns einsetzen, sondern ich glaube, wenn wir tatsächlich für faire, gerechte Teilhabe am Wirtschaftsprozess plädieren, dann ist für die allermeisten, die haben dann praktisch ein Auskommen, die brauchen dann keine Sozialhilfe, die brauchen keine Transferleistungen, sondern sie können auf eigenen Beinen stehen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, dass wir sagen, wir wollen die Partei sein, in denen sich die Leute direkt einbringen können und ihre Kompetenz in dem kleinen Bereich, in dem sie kompetent sind, dass sie dann Beitrag leisten und eine wohlwollende Kritik in den anderen Bereichen, wo sie mehr oder weniger Betrachter sind. Ich wollte da auch noch mal zu warum was sagen, warum die CDU so gerne gewählt wird oder warum so viele Leute halt doch noch die Etablierten wählen, obwohl sie eigentlich von den Etablierten ziemlich in die Pfanne gehauen werden. Insofern finde ich das Wahlplakat ziemlich witzig, wenn man es so sieht. Ich denke, der Fakt ist, letztlich haben sich mit diesem System ja alle arrangiert. Irgendwie. Also die Parteien haben sich arrangiert, der Bürger hat sich arrangiert, auch die Medienlandschaft hat sich damit arrangiert und jeder hatte eben halt so seine Nische gefunden, in der er sich das gemütlich gemacht hat. Und jetzt kommen da plötzlich so ein paar durchgeknallte Piraten und stören das komplette System, bringen da Unordnung rein, stellen komische Fragen. Das schafft auch erstmal dummerweise Ablehnung. So nach dem Motto, der holt mich jetzt hier möglicherweise aus meiner super kuscheligen Ecke raus. Warum soll ich hier eigentlich rausgehen? Ist doch alles so flauschig. Okay, ich sehe, es gibt Probleme. Vielleicht unter Umständen könnten diese Probleme mich auch mal betreffen. Aber jetzt gerade bin ich ja hier super eingeflauscht, super gemütlich, alles geht gut. Ich möchte mich jetzt eigentlich nicht stören lassen. Ich glaube, wenn wir als Piraten wirklich Erfolg haben wollen, müssen wir versuchen zu erklären, warum wir dieses System, mit dem sich alle gesellschaftlichen Gruppen bisher so wunderbar arrangiert haben, warum das nicht mehr funktioniert, warum das nicht mehr lange laufen wird, warum es so nicht mehr geht. Ich glaube, da müssen wir reden und vielleicht finden wir auf der Eubicon auch schon mal eine erste Antwort dazu. Und ich hoffe, dass die dann einer hören möchte. Der Paul hat was dagegen. Da habe ich etwas dagegen. Ja, nee, das ist mir zu einfach, Drachenrose, was du da sagst. Ich finde, die Piraten, die waren auf einem guten Weg. Wir haben ja auch die 10% oder 13% Hürde geknackt gehabt und dann kam das Glaubwürdigkeitsproblem herein. Und an dem haben wir bis jetzt zu knabbern. Ja, wo man eben sehen konnte, die zerstreiten sich innen drin und so weiter. Der Bundesvorsitzende und, ja, was alles durch die Presse ging. Und darum sagen viele Wähler, was ist denn jetzt das wirklich furchtbar Neue bei den Piraten, wenn man denen ja auch nicht glauben kann, der eine redet so, der andere redet so, ne? Die ganzen Flügelkämpfe und so weiter, darum sind wir out. Und an dem müssen wir arbeiten. Und ich muss jetzt auch mal ganz provokant sagen, vielleicht auch, wie jetzt hier auch ein Priester bei mir hier in der Nähe sagte, die haben gesagt, wir haben wirklich wahrgenommen, du bist Pirat, du warst ja da in der Rheinzeitung und so weiter. Ja, aber den Namen Pirat wollen wir gar nicht so hören. Ihr müsstet einfach einen neuen Namen haben und dann eben euer Programm, was eigentlich ganz gut ist, was er sich angesehen hatte, dann eben darbringen. Und da muss man natürlich sagen, ja, so eine TS-plorante soziale Partei, eine Namensänderung zu vollziehen, so wie es die Grünen und so weiter auch gemacht haben, oder auch hier die Linke und so, vielleicht täte uns das dann auch gut. Also erstmal ist Piraten ein echtes Markenzeichen. Weltweit entstehen gerade überall Piratenparteien. In Island gibt es sogar einen Abgeordneten in deren Parlament. Also zu sagen, dass Piraten international kein Markenzeichen sind, ist schlicht falsch. Das stimmt so nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn es es also tatsächlich nur daran liegen würde, dass wir uns streiten, dass wir Flügelkämpfe haben. Ja, mein Gott, seien wir doch mal ehrlich. Hat die SPD etwa keine Flügelkämpfe? Hat die CDU keine Flügelkämpfe? Und bei den Grünen sowieso nicht? Und die Linkspartei ist eine Flauschveranstaltung? Hey Leute, guckt euch die Realität an. Die zanken sich genauso wie die Besenbinder. Man kann diese Sachen auch im Spon lesen, man kann sie in der Zeit lesen, man kann sie überall lesen. Nur nirgendwo interessiert es den Bürger, wenn die sich zanken, nur komischerweise bei den Piraten. Nein, ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Ich glaube, wir sind der große Störfaktor und wir stören überall. Wir stören einfach das etablierte System und nein, das mag auch eigentlich der Bürger erstmal nicht. Nein, es ist ein Imageproblem und wie gesagt, die anderen sind über diese 5% Hürde deutlich hinaus und so weiter und die können auch auf einige Prozent verzichten. Siehe SPD, die waren auch mal eine 40% Partei, jetzt bei 21 sind sie aber trotzdem noch immer auf Platz 2. Ja, trotz, dass sie eben über 20% oder noch mehr an Bevölkerungszustimmung verloren haben. Ja, aber denen ist es egal, ob sie nur mit 21% die zweitbeste Partei sind oder halt mit 47 oder 46%. Und uns hat es bitterlich wehgetan. Wir landen auf 1 oder 2%. Und bitte, jetzt sag nicht, in Schweden sind die Piraten ein großer Bringer. Also ich finde schon, dass auch der Name, ja, den kann man besser verkaufen. Ich gebe dir da recht. Man kann das auch marketingmäßig anstoßen und so weiter. Aber dann müssen wir auch die Medien auf unserer Seite haben oder auch eine bessere Homepage. Service an. Dann würde mäßig auch irgendwie hinhauen. Aber so wird es schwierig. Und da bleiben wir eben halt in allen Ländern auf 1 oder 2% irgendwo hängen. In allen großen Ländern. Ja, ich geb dir mal, also mit dem Namen Piraten, da hatte ich auch am Anfang, als ich in die Partei eingetreten bin, auch meine größten Probleme mit. Ja, das will ich hier nicht ganz verhehlen. Aber wir sind nun mal jetzt die Piraten und das Thema ist jetzt also, steht jetzt erstmal nicht an. Da könnte man vielleicht mal nach der Bundestagswahl nochmal überlegen, ob man das vielleicht anpasst, aber Piratenpartei ist halt dieses Internationale, ne? Das, weil da bauen wir halt was Neues auf, ne? Generell, was wichtig ist und was wir auf jeden Fall nach der Wahl angehen müssen, so oder so, ob wir reinkommen oder nicht, ist, wir müssen natürlich in der Piratenpartei weiter Strukturen schaffen, wir müssen es besser durchorganisieren, ja, wir sind eine Partei, die in einem stetigen Wachstum sich befunden hat, ja, das ist wie in einer Firma, da muss mal häufiger umstrukturiert werden, und von umstrukturieren meine ich bitte nicht Arbeitsplatzabbau, also wir haben eigentlich genug Arbeit, ja, und eher zu wenig Hände, ja, um diese ganze Arbeit zu wuchten. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Wir müssen auf jeden Fall noch Strukturen schaffen, wir müssen uns besser darstellen. Wir in die interne Bildung muss verstärkt werden. Ich war letztens mal ein kleines Beispiel beim neuen Arbeitskreis und da hatten einige von nicht das Programm gelesen. Das kann nicht sein. Es geht aber auch darum, dass wir zum Beispiel auch jedem Piraten mal so ein zum Beispiel Präsentationstraining oder auch Mediatraining geben müssen, wie er sich zum Beispiel, und damit meine ich nicht, damit er vor den Fernsehkameras, da kommen die wenigsten ja hin, sondern dass er am Infostand zum Beispiel den Leuten auch gut erklären kann, worum es bei den Piraten geht. Ne? Und das ist ein Teil, so eine Art Professionalisierung, die wir halt weiter betätigen müssen. Und bitteschön, wir sollen das auch so machen, wir sollen das auf unserem Weg ein bisschen machen. Wir müssen unseren Kern, ja, den müssen wir behalten. Ich glaube, unser größtes Problem war eher, dass wir uns den etablierten Parteien auch manchmal zu stark angenähert haben. Ja, also was Auftreten und Co. betrifft. Ne? Wir müssen klar an allen Sachen professioneller werden, aber wir müssen versuchen, noch den Piratenparteischarm zu erhalten. Ja, und wir müssen jetzt auch den Leuten, naja, uns auch mal wieder schmackhaft machen. Wir haben sicherlich an unserer Glaubwürdigkeit eingebußt, gerade durch, ich sag ich mal, Kinkerlitzken-Sachen, die immens medial hochgekocht waren. Ja, er denkt, die Zeitungen leben davon, wenn es etwas in Deutschland passiert. Ob es was Positives oder was Negatives ist, interessiert die dabei einen feuchten Kehricht. Ja, wenn die dich hochschreiben, schreiben sie dich hoch. Wenn sie dich runterschreiben, dann tun sie dich auch gesammelt runterschreiben. Und das ist uns passiert. Also es ist das Hoch- und das Runterschreiben passiert. Ich mache jetzt mal was ganz Böses, weil wir sind jetzt anderthalb Stunden unterwegs und Leute, die den Podcast hören, die sollen mir nicht über Gebühr quälen. Ich moderiere jetzt mal kurz ab, damit der Piratus nachher seine Aufnahme stoppen kann und wir können das hochladen. Das heißt aber nicht, dass wir hier aufhören zu diskutieren, können wir gerne weitermachen. Nur irgendwo muss man dem mal einen Riegel vorschieben, sonst sind wir nämlich heute Nacht um drei noch am Aufnehmen und dann hört keiner den Podcast mehr. Deswegen bedanke ich mich jetzt bei der Martina Drachenrose, die ja jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaften zuständig ist und beim Thomas Köppers, der für Sozialpolitik Themenbeauftragter auf Bundesebene ist, für diese sehr interessante Diskussion. Bedanke mich auch für alle, die bei allen denen, die jetzt hier mitgemacht haben, die sich in die Diskussion eingemischt haben und auch bei den Hörern da draußen an den Geräten, die unser angeregtes Gespräch jetzt hier anderthalb Stunden lang verfolgt haben. Ich hoffe ganz, ganz arg, dass der Thomas und die Martina in Frankfurt ganz, ganz viele interessierte Piraten und noch viel wichtiger ganz, ganz viele interessierte Nicht-Piraten begrüßen können. Und freue mich ansonsten, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, auf die Aufzeichnung. Piratus, das war's dann. Ja, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ne? Am kommenden Wochenende findet das alles statt, ne? Am 17. und 18. in Frankfurt. Genau, das schreiben wir dann noch in den Begleittext zu dem Podcast rein. Und dort wird dann weiter diskutiert. Ja, ich beende mal die Aufnahme.